Machen Sie mit da. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Ja, ebenfalls. Grüß Gott. Grüße. Grüße. Oh, jetzt schön aufpassen. Gut.